Das war der Tag. Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon Thomas Stein, willkommen, meine Damen und Herren. Seit gestern steht es fest, auch die Sowjetunion wird sich, ausweislich der Worte ihres Staats- und Parteichefs Gorbatschow, auf Dauer nicht prinzipiell einer Vereinigung der Bundesrepublik und der DDR widersetzen. Das Staunen in Bonn über diese eindeutige Haltung wird uns an prominenter Stelle in dieser Sendung beschäftigen. Nur einen Tag nach den spektakulären Einlassungen Gorbatschows hat Außenminister Genscher dargelegt, wie er sich ein vereintes Deutschland vorstellt. Auch das ein Thema bei uns. Außerdem im Programm die Vergangenheitsbewältigung auf dem Kongress des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes der DDR in Ost-Berlin, ein deutsch-deutsches Symposion über die wirtschaftliche Zukunft der DDR, die Ehrendoktorwürde der Universität Hildesheim für die DDR-Autorin Christa Wolf, die Entscheidung der evangelischen Kirche in der DDR, Erich Honecker in einer ihrer Einrichtungen aufzunehmen und das entschiedene Dementi des sowjetischen Präsidenten Gorbatschow, sein Amt als Generalsekretär der Kommunistischen Partei aufgeben zu wollen. Zunächst aber Gorbatschow als Beweger der Weltpolitik. Gestern hatte er anlässlich des Besuchs von DDR-Ministerpräsident Hans Modrow klargestellt, dass die Vereinigung der Deutschen niemals und von niemandem in Zweifel gezogen werde. Starke Worte eines Mannes, der sich bis dahin nicht von der Vorstellung eines sozialistischen zweiten deutschen Staates trennen wollte. Aber nachdem selbst Hans Modrow der Bankrotterklärung dieses Staates noch den Annex hinzugefügt hatte, dass es nun darauf ankomme, sich der Frage eines einigen deutschen Vaterlandes mit Entschiedenheit zuzuwenden und dies mit der Begründung versah, es müsse den Menschen in der DDR eine Perspektive geboten werden, die es ihnen erlaube, in der Heimat zu bleiben, konnte auch Gorbatschow nicht auf seiner alten Position verharren. Wie die Entwicklung in Bonn gesehen wird, schildert Peter Heinemann. Verständliche Übereinstimmung bei Kanzler, Außenminister und sozialdemokratischen Oppositionschef in der Bewertung der Gorbatschow-Äußerungen zur Vereinigung der Deutschen. Kohl, Genscher und Vogel begrüßten heute in Bonn die positive Haltung Gorbatschows zur deutschen Einheit. Heute Kabinettsrunde, danach Regierungssprecher Hans Klein. Als ermutigend bezeichnete Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl in der heutigen Sitzung des Bundeskabinetts die Erklärung von Generalsekretär Michail Gorbatschow zur deutschen Einheit. Sie trage den historischen Entwicklungen der letzten Monate innerhalb der DDR und in den innerdeutschen Beziehungen Rechnung. Dabei hob der Bundeskanzler hervor, dass diese Entwicklungen ohne Gorbatschows Reformpolitik der Umgestaltung und der Öffnung nicht in Gang gekommen wären. Jetzt kommt es darauf an, so der Bundeskanzler wörtlich, in seiner umfassenden Stellungnahme zur deutschlandpolitischen Situation, die vom Kabinett ausdrücklich mit Zustimmung zur Kenntnis genommen wurde, zusammen mit allen unseren Nachbarn in West und Ost vertrauensvoll auf eine konstruktive Lösung der deutschen Frage hinzuarbeiten, die die berechtigten Sicherheitsinteressen aller einbezieht. Dass der Kanzler in seiner vom Regierungssprecher vorgetragenen Verlautbarung auch die berechtigten Sicherheitsinteressen aller Nachbarn mit einbezog, schien angesichts der zum Teil grundsätzlichen, voneinander abweichenden Äußerungen der Koalitionspartner FDP und CDU offenbar dringend geboten. Während sich Hans-Dietrich Genscher gegen eine NATO-Ausdehnung nach Osten ausgesprochen hatte, sah sich CDU-CSU-Fraktionschef Alfred Dräger veranlasst, sich für einen Verbleib eines wiedervereinten Deutschlands in der NATO auszusprechen, was wiederum vom Außenminister mit der Bemerkung konterkariert wurde, er könne sich nicht vorstellen, dass die NATO an die polnische Westgrenze, an die Oder-Neiße-Linie vorrücke und dort Stellung beziehe. Die Bonner Sozialdemokraten mahnten heute nun vom Bundeskanzler in dieser Sache ein klärendes Wort an. Dass ein wiedervereintes Deutschland in der NATO verbliebe, diese Vorstellung erscheint den Sozialdemokraten als abstrus. Sie wollen keinen singulären Austritt aus der NATO, aber sie sind dafür, dass die beiden Blöcke ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem in Fortschreibung des KSZE-Prozesses erarbeiten, das den verständlichen und legitimen Sicherheitsbedürfnissen aller gerecht werden muss. Und der sowjetische Botschafter in Bonn, Kwiecinski, nannte Forderungen illusorisch. Ein vereintes Deutschland könne oder müsse Bestandteil der NATO sein. Und der SPD-Deutschland-Experte Egon Bahr hält alle Überlegungen für unwirklich und künstlich, dem jetzigen Gebiet der DDR später in einem geeinten Deutschland einen Sonderstatus geben zu wollen. Denn, so Bahr, es dürfe keine geteilte Sicherheit geben. Dieses wiederum bedeute, die staatliche Einheit werde erst möglich, wenn an die Stelle der beiden Bündnisse ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem getreten sei. dann gäbe es auch keinen Grund mehr für militärische Sorgen vor einem vereinten Deutschland. Und auch der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff bezeichnete die Überlegungen Dreggers als einen Wunschtraum, der nicht Realität werden dürfe. Dass in die sowjetische Deutschlandpolitik Bewegung kommen würde, ließ sich bereits Anfang dieses Jahres an den Fragen erkennen, die Moskaus Außenminister Eduard Schewardnadze in Bezug auf die Zukunft Deutschlands formulierte. Er wollte unter anderem wissen, wie sich die Deutschen ihre gemeinsame Zukunft in den Militärblöcken vorstellten. Schewardnadzes Bonner Kollege Hans-Dietrich Genscher hat heute in einer Rede in der Evangelischen Akademie Tutzing Antworten auf diese Frage und auf die anderen Begehren seines sowjetischen Konterparts gefunden. Die Truppen der NATO dürften auch in einem vereinigten Deutschland nur dort stehen, wo sie sich heute befinden, nämlich auf dem Gebiet der Bundesrepublik. Einzelheiten über die Rede Genschers von Dieter Kopp. Michail Gorbatschow hat gesprochen und für viele überraschend seine Gedanken zur Vereinigung der Deutschen dargelegt. Einen Tag später nun hat es sich Bundesaußenminister Genscher nicht nehmen lassen, in einer konzeptionellen Rede das Bild eines vereinigten Deutschlands eingebettet in eine europäische Friedensordnung zu entwerfen. Genscher nahm die Gelegenheit wahr, aus Anlass einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing bei München Grundlegendes zu Papier zu bringen, das auch auf einer sorgfältigen Beobachtung und Analyse der sowjetischen Politik der letzten Wochen beruht. Die Schlüsselfrage, auf die er Antworten zu geben sucht, lautet für Genscher: Was kann der Westen, was kann insbesondere die Bundesrepublik Deutschland tun, dass sich die dynamischen Veränderungen in einer Weise vollziehen, die die Stabilität nicht gefährdet? Der Bundesaußenminister ist sich darüber im Klaren, dass für den Fall einer deutschen Einheit den sowjetischen Sicherheitsinteressen voll Rechnung getragen werden muss, dass der Westen nicht einseitig Vorteile für sich schlagen darf. Er empfiehlt daher, dass ein vereinigtes Deutschland zwar politisch Teil der NATO ist, dass aber die militärischen Strukturen des Bündnisses weiterhin an der Elbe enden. Was immer im Warschauer Pakt geschieht, so Genscher heute wörtlich, eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten, das heißt näher an die Grenzen der Sowjetunion heran, wird es nicht geben. Und weiter, Vorstellungen, dass der Teil Deutschlands, der heute die DDR bildet, in die militärischen Strukturen der NATO einbezogen werden solle, würden die deutsch-deutsche Annäherung blockieren. Zitat Ende. Der Bundesaußenminister stellte klar, dass die Vereinigung ausschließlich die beiden deutschen Staaten einschließlich Berlin betreffe, nicht mehr, aber auch nicht weniger, wie er sich ausdrückte. Eine Grenzgarantie an alle unsere Nachbarn müsse die erste gemeinsame Willensbekundung der beiden frei gewählten deutschen Parlamente und Regierungen sein, fügte er unter Anspielung auf den Wahltermin 18. März in der DDR hinzu. Nach den Wahlen in der DDR sei der Zeitpunkt gekommen, durch die demokratisch legitimierten Regierungen und Parlamente das künftige Verhältnis der beiden deutschen Staaten und die Zukunft des deutschen Volkes zu bestimmen. Ein solcher Vertrag müsse den Rahmen für den deutsch-deutschen Vereinigungsprozess schaffen, dürfe ihm aber keine Zwangsjacke anlegen, sagte Genscher. Über die künftige Struktur Europas habe dann der KSZE-Sondergipfel noch in diesem Jahr zu sprechen. Der FDP-Politiker will die DDR in die europäische Gemeinschaft eingebettet wissen, zunächst als Assoziiertes, später dann als Vollmitglied im Rahmen eines geeinten Deutschland. Der Gedanke, dass die DDR eigenständiges EG-Mitglied werden könnte, tritt angesichts des rasanten Einigungsprozesses, der im Übrigen auch aus den immer noch dramatischen Übersiedlerzahlen gespeist wird, in seinen Augen immer mehr zurück. DLF – Kontrovers. Nach den Ausführungen Michail Gorbatschows zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten scheint für manche die Einheit nur noch eine Frage der Modalitäten zu sein. Politiker aus dem Unionslager reklamieren sogar schon das Gebiet der DDR für die NATO, wenn auch ohne die Stationierung von Truppen. Ob dies der Weg zur Einheit Deutschlands ist, ob sich die Frage Einheit oder NATO stellt, darüber diskutieren Rupert Scholz, Staatsrechtsprofessor und ehemals Bundesverteidigungsminister, sowie der deutschlandpolitische Experte der SPD Egon Bahr. Der Bundeskanzler hat mal gesagt, die NATO ist die Staatsräson der Bundesrepublik. Das steht zwar nicht in der Verfassung, aber es entspricht der Wirklichkeit. Jedenfalls kann es nicht sein, dass die NATO die Staatsräson des vereinten Deutschland ist. Mit anderen Worten, ich glaube nicht, wenn es mit Vernunft zugeht, dass die deutsche Einheit zu erreichen ist, solange es die beiden Bündnisse noch gibt. Das bedeutet, dass wir sehen müssen, wann kommt der Punkt, wo beide Bündnisse zugunsten eines europäischen Sicherheitssystems aufgelöst werden, denn es kann keine Neutralität geben für ein vereintes Deutschland. Das vereinte Deutschland muss Teil Europas sein. Sowohl die militärischen wie die wirtschaftlichen Entwicklungen gehen auf Integration und europäische Zusammenarbeit. Das heißt, es darf auch keinen Sonderstatus geben für Deutschland. Es darf auch keinen Sonderstatus geben, was Sicherheit und Truppen angeht für die DDR. Zumal natürlich dann Polen, Tschechen, Ungarn kommen würden und sagen, warum nur die Deutschen, warum nicht auch wir? Ich bin teilweise mit Ihnen, Herr Bahr, einig, teilweise nicht einig. Ich glaube, dass Sie zum einen zu pessimistisch mit Ihrer Aussage sind, dass die Einheit definitiv erst möglich ist, wenn die beiden Bündnissysteme aufgelöst sind. Ich glaube vielmehr, dass hier ein stufenförmiger Prozess möglich ist, angestrebt werden kann und muss, der durchaus die Einheit, die staatliche Einheit Deutschlands bereits in einer Phase erlaubt, in der die Bündnisfrage nicht abschließend beantwortet zu sein braucht. Ich möchte ebenso wie Sie aber in anderer Richtung an ein Wort des Bundeskanzlers anknüpfen. Er hat im Zusammenhang mit seinem 10-Punkte-Programm, wie ich meine, völlig richtig davon gesprochen, dass die sicherheitspolitische Seite, die natürlich in der deutschen Frage eine zentrale Rolle spielt, er hat davon gesprochen, dass übergreifende, ich würde es ergänzen, blockübergreifende Sicherheitsstrukturen entwickelt werden müssen, unter deren Dach die deutsche Frage dann ihre abschließende Lösung auch aus sicherheitspolitischer Sicht erfahren kann. Ich meine, dass das der richtige Weg ist. Wir sind jetzt glücklicherweise in der Phase, was die Wiener Verhandlungen über konventionelle Streitkräfte angeht, dass wir in der Abrüstung vorankommen können und werden. Und ich meine, dass sich hier eine völlig neue Perspektive ergibt, nämlich die, und ich nehme Ihr Wort auf, Herr Bahr, ein übergreifendes Sicherheitssystem. Ich würde es fast so formulieren, ein supranationales Rüstungskontrollregime, das von beiden Bündnissen organisiert, strukturiert werden muss und unter dessen Dach die Bündnisse völlig neue Funktionen, veränderte Funktionen, möglicherweise auch sich erledigende Funktionen übernehmen werden. Herr Scholz, wir können vielleicht uns auf folgenden Weg verständigen. Am Ende von Wien 1, in diesem Sommer hoffentlich also, werden wir ja ein Kontrollsystem haben, das hunderte von Kontrollteams international in Europa zwischen Portugal bis zum Ural etablieren wird. Die werden täglich berichten. Es wird nicht möglich sein, ein Regiment oder eine Staffel steigen zu lassen, ohne dass alle beteiligten Regierungen das wissen. Das heißt, das erste übergreifende System der europäischen Kontrolle, des Vertrauens oder der europäischen Sicherheit wird man anfangen. Jetzt. Danach kommt Wien 2 und wenn Wien 2 auf möglichst niedrigem Niveau, dazu brauchen wir immer noch die beiden Bündnisse, einen Zustand erreicht, in dem keiner mehr angreifen kann, in dem es strukturell im Grunde unmöglich ist, Krieg zu machen, dann haben die beiden Bündnisse, die immer noch vorhanden sind, ihre Aufgabe erfüllt. Sie könnten dann abgelöst werden. Wenn sie beide blieben, wäre es auch noch kein großes Unglück. Aber sie werden dann überflüssig. Dann, in der Tat, ist für mich die Einheit auch denkbar. Ja, ich glaube, wir sind hier nicht weit auseinander. Das ist ein Prozess und der wird meines Erachtens durchaus so laufen können, wie Sie das eben gesagt haben. Und wenn man einmal aus staatlicher Sicht auf jene Kontrollmechanismen schaut, Anfänge Wien 1, Fortsetzung Wien 2, ganz einverstanden mit Ihnen, dann bedeutet das vor allem eines, dass alle beteiligten Staaten in massivster Weise auf Souveränitätsrechte verzichten müssen. Denn jene Kontrollorgane müssen aus eigenem originärem Recht kontrollieren dürfen. Und ich glaube, dass dieser Aspekt der Souveränitätsverzichte einen Sachverhalt trifft oder einem Sachverhalt ähnelt, den wir ja im Komplex der europäischen, westeuropäischen Einigung längst kennen. Supranationalität entsteht. Und wenn wir ein supranationales Kontroll-, Sicherheits-, Abrüstung- und Rüstungskontrollsystem haben, dann stellen sich überhaupt keine Probleme mehr für die deutsche Frage. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, dann brauchen wir auch die beiden Bündnisse natürlich nicht mehr. Die beiden Bündnisse werden langsam hineinwachsen in dieses System. Ich glaube, dass das ein übergangsweise, stufenförmig sich vollziehender Prozess sein wird. Nur ich möchte nochmal deutlich sagen, ich halte es für zu pessimistisch eigentlich, wie Sie es formuliert haben, dass die Einheit erst möglich ist, wenn dieser Prozess zu Ende ist. Andererseits, Herr Bauer, wenn Sie noch eine Bemerkung gestatten, und ich glaube, auch da sind wir im Grunde einig, ich halte es für viel zu kurz gegriffen, wenn manche davon sprechen, dass das wiedervereinigte Deutschland definitiv Mitglied in seiner Gesamtheit der NATO sein müsste. Genauso gut könnte die Sowjetunion sagen, ganz Deutschland muss Mitglied des Warschauer Pakts sein. Das sind in meines Erachtens absolut unüberlegte und zu kurz gegriffene Formeln. Das ist klar. Ich möchte nur noch wissen, ob Sie auch meiner Auffassung zustimmen, dass es keinen Sonderstatus für die DDR geben darf. Ein Sonderstatus für die DDR, das kann eigentlich nicht sinnvoll sein, in dieser Richtung vorzugehen. Ich möchte stelle mir einen Status vor, einen Sicherheitsstatus von ganz Deutschland vor, der, wann er schon geostrategisch wie geopolitisch ja in der Mitte der Gesamtzone liegt, zwangsläufig eine besondere Verantwortung, eine besondere Rolle spielt. Auch hier besondere Verantwortung übernimmt, aber ganz Deutschland. Das waren Rupert Scholz und Egon Bahr. Die DDR ist als Staat offenbar auch nach der Erkenntnis ihrer führenden Politiker nicht mehr zu retten. Der politische und ökonomische Bankrott wäre selbst durch das Fälschen von Bilanzen nicht mehr zu verschleiern. In dieser Lage gilt es, mithilfe einer funktionierenden Wirtschaftskooperation zwischen der Bundesrepublik und der DDR, dort Zukunftsaussichten für die Menschen zu schaffen. Dieser Punkt ist Thema eines in Ost-Berlin stattfindenden Symposiums mit kompetenten Persönlichkeiten aus beiden deutschen Staaten. Für die DDR dabei zum Beispiel Wirtschaftsministerin Luft, für die Bundesrepublik die Manager Spätmann und Rohwedder. Einzelheiten von Michael Groth. Die Aussagen auf diesem als Dialog angekündigten Treffen blieben widersprüchlich. Die DDR-Wirtschaftsministerin Christa Luft nannte abermals die Schwierigkeiten, mit denen die Wirtschaft des Landes zu kämpfen hat. Frau Luft sprach von deutlichen Signalen, die es zu setzen gelte, ging aber dann kaum über bekannte Positionen hinaus. Also Privateigentum neben Volkseigentum, ohne der ersteren Form, wie dies die Vertreter der westdeutschen Industrie verlangten, eindeutige Priorität zuzuordnen. Immerhin kündigte Frau Luft, die bis zu den Wahlen im März so weitermachen will, als sei sie auch anschließend in der Regierung, einige Neuerungen an. Man wolle das Steuer- und das Arbeitsrecht ebenso wie das Betriebsgesetz verändern. Frau Luft setzte sich dann mit Argumenten des Vorstandsvorsitzenden der Hösch AG, Rohwedder, auseinander. Herr Rohwedder hat hier gemeint, ich hätte mit meinen Bemerkungen seine Erwartungen nicht getroffen, was die Eigentumsfrage angeht und möglicherweise auch nicht die Erwartungen mancher derer, die hier im Saal sitzen. Richtig. Weil ich nicht gesagt habe, wann denn nun das Privateigentum zum Dominierenden wird in unserem Land. Ich muss aber sagen, dass ich meine Aufgabe gar nicht so verstehen kann, dass ich etwas verkünde oder auch etwas konzipiere, womit ich möglicherweise viel Applaus auf einer Seite bekomme. Das kann nicht meine Aufgabe sein. Zweitens, Herr Rohwedder meinte, wir sollten uns von unserem Wertesystem trennen. Auch hier muss ich sagen, meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, bei einem Zugehen auf eine künftige Vereinigung der beiden deutschen Staaten, dass eine Seite voll ihre Identität aufs Spiel setzt. Wir haben in unserem Lande, so finde ich und so finden viele Menschen in diesem Lande, eine ganze Reihe von Dingen, die sich lohnen, bewahrt zu werden und vielleicht auch hineingetragen zu werden in ein künftiges Ganzes. Ich will es sagen. Erstens, das genossenschaftliche Eigentum in der Landwirtschaft will niemand in diesem Lande missen. Das ist etwas, ich glaube, da kriegen wir keine gesellschaftliche Akzeptanz, das zurückzufahren. Zweitens, die politische und soziale Gleichstellung der Frau bei allen Problemen, die damit auch noch verbunden sind. Die Wirtschaftsministerin nannte einen dritten Punkt. Gewerbefreiheit ja, aber Gewerbefreiheit muss vielleicht auch irgendwo Grenzen haben, dort wo es Rauschgifthandel oder um Menschenhandel und solche Dinge geht. Natürlich blieb der Hinweis eines Westdeutschen nicht aus. Die Bundesrepublik fördere ja wohl kaum den Rauschgifthandel. Zentrales Thema der Diskussion war die Frage einer Währungsunion und einer konvertierbaren Währung. Diese forderte der Vorsitzende des Demokratischen Aufbruch einer Oppositionspartei, Wolfgang Schnur. Man müsse in der Bevölkerung die Angst abbauen, für ihr Geld auf absehbare Zeit keinen Gegenwert zu erhalten. Schon jetzt muss jeden Tag eine vernünftige, positive, glaubhafte Botschaft den Menschen hier in der DDR übermittelt werden, damit sie wirklich auch gesicherte Zusagen erhalten, dass sich eine Wirtschaftspolitik realisiert, die darauf gerichtet ist, einen Wohlstand für alle zu erreichen. Ich denke hier an die Rentner, dass wirklich mal gesagt werden, jawohl, diese Menschen haben über Jahrzehnte etwas geleistet, nun müssen sie sich auch etwas leisten können, dass die Ängste abgebaut werden. Es blieb dennoch, um die Diskussion zusammenzufassen, wie es ein westdeutscher Teilnehmer nannte, das Gespenst des dritten Weges im Raum. Die Entscheidung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, das Ehepaar Honecker aufzunehmen, ist offenbar schon wenige Stunden nach Bekanntwerden auf heftige Kritik in weiten Teilen der Evangelischen Kirche in der DDR gestoßen. Der Berliner Bischof und Vorsitzende der EKD der Bundesrepublik Deutschland, Martin Kruse, lehnte eine Stellungnahme ab. Begründet wurde dies mit dem Hinweis, dass Entscheidungen der Evangelischen Kirche in Ostberlin von Westberliner Seite nicht kommentiert würden. Nach Auskunft von Propst Otto Furian vom Ostberliner Konsistorium habe sich die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg zu dem Schritt, das Ehepaar Honecker aufzunehmen, entschlossen, nachdem die Rechtsanwälte Honeckers die Kirche informiert hätten, der Staat sei nicht in der Lage, das Ehepaar unterzubringen. Erich und Margot Honecker hätten deshalb in den letzten Wochen zweimal dringlich um Aufnahme in einer evangelischen Einrichtung gebeten. Auch während des Krankenhausaufenthaltes von Honecker in der Ostberliner Charité habe ein Gespräch mit einem evangelischen Pfarrer stattgefunden. Die Unterbringung von Erich und Margot Honecker im Pfarrhaus des Leiters der diakonischen Einrichtung in Lobetal bei Bernau müsse als Signal verstanden werden, dass keinem Antragsteller ein Heimplatz fortgenommen werde. Auf Proteste und Austritte aus der evangelischen Kirche in der DDR nach Bekanntgabe der Aufnahme des Ehepaar Honeckers in einer diakonischen Einrichtung reagierte die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg mit einer Drei-Punkte-Erklärung, die von der Ostberliner Nachrichtenagentur ADN verbreitet wurde. In der Erklärung heißt es wörtlich: Die Kirche entzieht Herrn Honecker nicht der irdischen Gerechtigkeit. Viele Menschen haben unter der von Erich Honecker verantworteten Politik Unrechtsmaßnahmen erlitten. Viele haben infolge dieser Politik das Land verlassen. Kritisiert wird zusätzlich, dass sich die ehemalige Staatspartei SED und deren führende Funktionäre von Honecker, dem sie vor Monaten noch zugejubelt hätten, nun abwendeten und ihm jeden Lebensraum versagten. Auf die Empörung in weiten Kreisen der evangelischen Kirche über die Aufnahme des Ehepaares Honecker reagierte die Ostberliner Kirchenleitung mit Verständnis, erinnerte aber daran, dass Unrechtsmaßnahmen und Menschenrechtsverletzungen durch die Politik der SED zum Teil auch nur deshalb möglich gewesen seien, weil, wie es heißt, viele von uns Christen und Nichtchristen geschwiegen haben, wo wir das Unrecht nicht hätten hinnehmen dürfen. Die Schuld an der derzeitigen Situation in der DDR treffe alle. Pastor Uwe Holmer, in dessen Pfarrhaus das Ehepaar Honecker aufgenommen wurde, zitierte vor Journalisten das Bibelwort: Kommet zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. In der Aula der Universität Hildesheim wurde heute eine Zeremonie nachgeholt, die eigentlich schon im Oktober vergangenen Jahres stattfinden sollte. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde an die DDR-Autorin Christa Wolf. Die Dankesrede der solcher Art Geehrten ist ein Dokument des Pessimismus. Sie handelt von der Niederlage der DDR, eines Staates, der große Ansprüche an die Menschen stellte, ohne sie selbst zu erfüllen. In Hildesheim war Wilhelm Heinrich Pott dabei. Der Sinn stehe ihr nicht nach Auszeichnung, so Christa Wolf heute in ihrer Hildesheimer Dankrede. Zu sehr sei sie irritiert von der Wucht der Erfahrungen der vergangenen Monate, auch von Parolen wie Vereinigung, gar Wiedervereinigung. Und was würde das Zusammenkommen von DDR-Anpassungsstreben und bundesrepublikanischem Überlegenheitsgefühl wohl in den Menschen auslösen, in ihrer inneren Verfassung? Schon lange vor dem 4. November mit seiner Annäherung zwischen Volk und Intellektuellen auf dem Alexanderplatz habe es eine unterströmige Oppositionsbewegung gegeben, in der auch Schriftsteller ihre Funktion hatten, in der Benennung von Widersprüchen, im Widerstand gegen Lügen und Heuchelei und in der Verteidigung moralischer Werte. Aber, so Christa Wolf nachdenklich, die Hoffnung auf revolutionäre Erneuerung war wohl doch eher eine Täuschung. Dieser Aufbruch kam wohl um Jahre zu spät. Die Schäden in vielen Menschen und im Land gehen zu tief. Der zügellose Machtmissbrauch hat die Werte, in deren Namen er geschah, diskreditiert und zersetzt. Innerhalb weniger Wochen schwanden vor unseren Augen die Chancen für einen neuen Ansatz zu einer alternativen Gesellschaft. Damit auch für den Bestand unseres Landes. Eine Niederlage wird nicht dadurch weniger schmerzlich und bitter, dass man sie sich erklären kann. Nicht weniger bedrückend, wenn es sich um einen Wiederholungsfall handelt. Linke Melancholie, mit sehr nüchternen Augen, lese ich in diesen Wochen Hölderlin, Büchner, Heine, Tucholsky. Und ich vergewissere mich der Namen langjähriger Verbündeter. Böll, Peter Weiß, Fried, Grass, Walter Jens. Nicht wenige von ihnen Juden, nicht wenige von ihnen im Exil. Eine Vereinigung im Geist radikal-demokratischen Denkens, vor der mir nicht bange ist. Augenblicklich gäbe es in Ihrem Land eine rasend fortschreitende Desintegration. Schlagworte aus dem Wirtschaftsleben westlicher Länder seien an der Tagesordnung. Aber was, so fragt Christa Wolf, was wird mit den Menschen im Lande, die sich derzeit den eiligen und bedingungslosen Anschluss an die große und potente Bundesrepublik wünschen? Könnte es nicht sein, dass sie abermals in ihren Erwartungen betrogen werden? Uns ist eine Besinnungspause nicht vergönnt. Aus einem extremen seelischen Ausnahmezustand heraus müssen wir über eine Zukunft befinden, die wir gar nicht bedenken konnten. So wäre der Herbst 89 schon gescheitert. Da stoppe ich. Der Suggestion in dieser Frage will ich nicht nachgeben. Will mich der Zustände erinnern, die nicht länger erträglich waren. Der fast unglaublichen Besonnenheit der Volksmassen, die sie im Wesentlichen gewaltfrei bis heute verändert haben. Der Freizügigkeit für alle, die nirgendwo so deutlich wie in Berlin das Lebensgefühl besonders der jüngeren Menschen gründlich verändert hat. Besonders aber will ich meine und ihre Blicke hinlenken auf die Tausende, nicht Millionen, das nicht. Ihre selbst errungene Freiheit als Möglichkeit zu verantwortlichem Handeln wahrnehmen. In einer Vielzahl von Bürgergruppen, in Wohngebieten, Rathäusern, Kommissionen, decken sie die Übel der Vergangenheit auf, verhindern, dass die Strukturen intakt bleiben, die sie hervorbrachten, verwirklichen beharrlich nützliche Projekte und erarbeiten konkrete Entwürfe für einzelne Gesellschaftszweige. Christa Wolf in Hildesheim. Der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow hat heute die Meldung des amerikanischen Fernsehsenders CNN zurückgewiesen, er werde sein Amt als Generalsekretär der KPDSU aufgeben. Alle derartigen Überlegungen seien grundlos, erklärte Gorbatschow. Gorbatschow setzte damit auch ein Signal für die am Montag beginnende Sitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Er will nicht resignieren, man müsste ihn schon absetzen, wenn man ihn loswerden wollte. Aus Moskau, Eduard Neumeier. Das Gerücht des Tages passt wie angegossen zur Lüge des Jahres zu jenem von François Mitterrand in die Welt gesetzten Zitat, das Gorbatschow den Satz in den Mund legte: Wenn die Nachricht von der Wiedervereinigung Deutschlands komme, werde er nach 2 Minuten durch das Militär abgelöst sein. Nun verbreitete das amerikanische Cable News Network, Gorbatschow sei von seinem Amt als Generalsekretär zurückgetreten. Hatte Gorbatschow nicht tags zuvor mit ungewöhnlichen Erklärungen den Weg der Deutschen zu ihrer Einheit freigeräumt? Das prompte Dementi Gorbatschows, als den brasilianischen Staatspräsidenten Fernando Collor de Mello empfing, muss wohl einstweilen als stärker gelten, denn jene Tatarenmeldung aus den USA. Und noch trifft auch die CIA-Prognose vom bevorstehenden Sturz Gorbatschows nicht zu, wie in der Washington Times zitiert wird. Seit Gorbatschow im Amt ist, mag er schon ein halbes Dutzend Mal zurückgetreten worden sein. Das liegt nicht unbedingt in der Logik der sowjetischen Entwicklung, wohl aber in der Logik eines jetzt auch in der Sowjetunion auf sensationenlüsternen Korrespondentenkorps aus der ganzen Welt. Irgendwann einmal mal Gorbatschow zurücktreten oder gestürzt werden, dann wird eben die 25. Meldung auch die zutreffende sein. Dabei kann auch eine plausible Begründung falsch sein. So sahen einige Beobachter in der Festsetzung des ZK-Plenums auf den 5. und 6. Februar statt auf, wie zuvor angenommen, den 29. Januar, bereits ein Zeichen der Schwächung Gorbatschows. Richtig ist durchaus, dass die dabei zur Beratung anstehende Diskussionsgrundlage für eine neue programmatische Plattform der KPdSU nicht vollen Beifall findet. Gorbatschow nennt darin beispielsweise die Partei zwar die Vorhut der Gesellschaft, aber sie hätte sich Verfassung und Gesetz unterzuordnen. Darüber wird gewiss gestritten. Aber das ist ein Dissens, der auch nicht in 6 Tagen auszuräumen ist. Gorbatschow weiß gewiss, dass er Gegner hat, aber er erscheint gegenwärtig nicht gefährdet. So, wie er sich gegenüber dem brasilianischen Staatschef ausdrückte, deutet auch nichts auf Resignation hin. Ich habe keine Absicht, so sagte er, so etwas zu tun. Niemand hat so etwas gesagt und ich habe mit Bestimmtheit keine solche Äußerung getan. Dies muss nicht ausschließen, dass andere so etwas tun wollten oder auch könnten. Gorbatschow wäre nicht der Erste, der gestürzt wird. Und Nikita Khrushchev wurde unter anderem deswegen gleichsam über Nacht aus den Ämtern gejagt, weil er mit Deutschland etwas Eigenes im Sinn hatte. Nur 1964 war die Situation anders als 1988. Gorbatschow kann offensichtlich die Internaten völlig neu mischen, ohne dass ihm aus der Partei, aus der Generalität oder aus dem KGB Kräfte in den Arm fallen. Gestern reagierte die New Yorker Börse unmittelbar auf die Gerüchte um Gorbatschow. Hier hat man an der Wall Street heute auch das Kenntnis genommen. Selbstverständlich, die Wall Street erlebte heute eine Art Gorbi-Money mit umgekehrtem Vorzeichen. Gestern drückte das Gerücht, Gorbatschow würde als Parteivorsitz rücktreten, die Aktienkurse nach unten und den Dollar als Krisenwährung nach oben. Das Dementi heute trieb die Aktien kräftig nach oben und den Dollar zumindest etwas nach unten. Da noch jemand an Gorbatschows Macht zweifelt, Macht hat er zumindest am New Yorker Spekulationskarussell der Wall Street. Der heutige Tag in Zahlen. Bei enorm regem Handel mit einem Umsatz von 190 Millionen Aktien stiegen die Kurse heute auf breiter Front. Der Dow Jones, der Index der 30 wichtigsten amerikanischen Industrieaktien, legte nach kontinuierlichen Verlusten in den letzten Tagen satte 47 Punkte zu, genau gesagt 47,3 Punkte. Dieses Börsenbarometer steht jetzt bei 2590,54 Punkten. Der Markt wurde heute nicht nur durch die beruhigenden Meldungen aus Moskau, sondern auch durch Nachrichten aus Washington nach oben getrieben. Zum einen gibt es Gerüchte, dass Präsident Bush in seiner Rede heute Abend massive Truppenreduzierungen in Europa ankündigen würde. Und zum anderen verlautete heute aus dem Handelsministerium eine gute Konjunkturnachricht. Der kombinierte Wirtschaftsindikator der Regierung signalisierte nämlich für letzten Dezember einen Anstieg um 0,8% der Wirtschaftsaktivität. Nach einigen Negativtrends wird dies nun als geringere Rezessionsgefahr interpretiert. Noch schnell ein Blick auf die anderen Finanzmärkte heute. Die Bondpreise entwickelten sich heute nach oben. Der 30-jährige US Treasury Bond mehr als einen Punkt und seine Rendite liegt jetzt bei 8,44 Punkte. Der Dollar, ich erwähnte es am Anfang, heute wieder auf dem absteigenden Ast. Er verlor etwa 1,5 Pfennig gegenüber der D-Mark und muss jetzt mit 1,6847 in New York bezahlt werden. Gold und Silber, beide billiger heute. Gold steht bei 412,40 $ je Feinunze, das sind 5,70 $ weniger als gestern. Und Silber ist um 1 Cent je Feinunze billiger geworden, bei 5,23 $. Ich gebe damit zurück nach Köln. Soweit Burkhard Birke, meine Damen und Herren. Wir sind damit fast am Ende unserer Sendung, durch die Sie heute Thomas Stein begleitete. Letzter Beitrag ist die Presseschau von morgen. Zusammengestellt wurde sie von Volker Just. Zur Änderung des Fremdrentenrechts schreibt der Münchner Merkur, der Schnellschuss, den das Bundeskabinett abfeuerte, indem es beschloss, übergesiedelten früheren Mitarbeitern des DDR-Staatssicherheitsdienstes keine Rentenansprüche zu gewähren, durfte verpuffen. Die 100.000 nebenamtlichen Stasi-Spitzel haben einen perfekt getarnten bürgerlichen Lebenslauf. Darauf zu vertrauen, dass Übersiedler aus diesen Kreisen beim Ausfüllen des Rentenantrages freiwillig ihre Nebentätigkeit offenbaren, ist lächerlich. Auch sollte Blüm bedenken, dass die Lex Stasi falschen Verdächtigungen gegen neue Bundesbürger Tür und Tor öffnet. Und derzeit kommen jeden Tag ca. 1500, die theoretisch später von Nachbarn und Neidern ohne Grund angeschwärzt werden können. Viele der 85.000 hauptamtlichen Stasi-Leute schließlich haben und hatten Gelegenheit genug, sich einen falschen Lebenslauf zu besorgen. Der Generalanzeiger in Bonn bemerkt, das Stasi-Gesetz der Bundesregierung muss noch auf einige verfassungsrechtliche Zweifel geprüft werden. Sicher bleibt erhebliche Unzufriedenheit zurück, wenn ein Stasi tatsächlich Rente kassieren sollte. Sozialhilfe aber würde er allemal bekommen. Die Gesetzesänderung regelt einen spektakulären Fall, der nennenswert nicht auftreten wird. Aber man ist eben tätig geworden. Die richterliche Haftverschonung für Erich Honecker, so kommentiert der Mannheimer Morgen, kann durchaus als Einstieg der DDR in die normale rechtsstaatliche Verfahrensweise gewertet werden. Alle Untaten unter der alten SED-Garde gilt es nun aufzuarbeiten. Dabei muss Recht gesprochen werden. Zorn und Rache wären ein schlechter Richter. Kein Zweifel, das wird schwierig werden, denn viele Verbrechen liegen lange zurück, sind nach geltendem Recht verjährt. Ist das zu rechtfertigen? Sollte dann nicht die Verjährungsfrist ähnlich wie für NS-Untaten aufgehoben werden? Berücksichtigt werden muss auch, dass Honecker und Co. bei aller Machtfülle wohl kaum Rechtsregime hätten aufrechterhalten können, wenn ihnen nicht Millionen dabei geholfen hätten. So wird nicht nur die alte Garde auf der Anklagebank sitzen, sondern mit ihr das System, das sie verkörpert. Zu angeblichen Rücktrittsabsichten des sowjetischen Generalsekretärs stellt die Aachener Volkszeitung fest, Gorbatschow hat überzeugend dementiert, obwohl man ihm angesichts der aussichtslosen Wirtschaftsentwicklung und der separatistischen Tendenzen in seinem Imperium viel Verständnis für einen Rücktritt von einer übermenschlichen Aufgabe entgegengebracht hätte. Auch in der Bundesrepublik hat man das energische Dementi lebhaft begrüßt, weil in dieser Phase der außergewöhnlichen deutschen Bewegungen der Ausfall von Gorbatschow eigentlich unvorstellbar ist. Vor gar nicht so langer Zeit hatte er immer noch die Unumkehrbarkeit der Situation in Osteuropa betont. Mittlerweile ist die anmaßende Brezhnev-Doktrin gefallen, der Warschauer Pakt ausgehöhlt und die Mauer in Berlin gefallen. In Europa wächst zusammen, was zusammengehört. Aber die Einheit der Deutschen hat Gorbatschow erst jetzt als natürliches Ziel akzeptiert. Wie freilich die Einheit gestaltet werden soll, wie die deutschen Staaten in Sicherheitsbündnissen untergebracht werden sollen, wird nicht ohne Gorbatschow zu arrangieren sein, weil er zuerst seine Landsleute von der Zuverlässigkeit der Deutschen von 1990 überzeugen muss. Die Initiative des amerikanischen Präsidenten soll eine Reduzierung sowjetischer und amerikanischer Kampftruppen des Heeres und der Luftwaffe in der Region Zentraleuropa auf eine jeweilige Höchstgrenze von 195.000 Mann bewirken. Amerikanische Truppen außerhalb dieser Region, Truppen in Großbritannien, in Italien, der Türkei und Griechenland in Höhe von 30.000 Mann, werden von der Obergrenze nicht erfasst. Sollte die Bush-Initiative innerhalb der laufenden Wiener Verhandlungen akzeptiert und später implementiert werden, könnten maximal 195.000 Sowjetsoldaten im nicht-sowjetischen Europa und 225.000 US-Soldaten in Westeuropa bleiben. Sollte Moskau Truppen außerhalb Zentraleuropas stationieren wollen, müsste dies in Staaten geschehen, in denen bislang keine Sowjettruppen sind. Die in Zentraleuropa verbleibenden Truppen beider Supermächte wären nach der Bush-Initiative nahezu ausschließlich auf deutschem Boden stationiert. In der Bundesrepublik sollen amerikanische Kampftruppen auf 195.000 Mann reduziert werden. Das entspricht exakt dem von Bush vorgeschlagenen neuen Limit für US-Soldaten in Zentraleuropa. Moskau wiederum, wenn es demnächst auf Forderungen nach Truppenabzug aus Prag, Budapest und Warschau eingehen sollte, könnte seine Kampftruppen ebenfalls nur noch auf deutschem Boden in der DDR stationieren. Insofern beinhaltet die Initiative des amerikanischen Präsidenten eine gewisse Singularisierung deutschen Territoriums als zentraleuropäischer Herberge für Supermachttruppen. Hatte George Bush seinem letztjährigen Abrüstungsvorschlag mit der damaligen 275.000 Mann Obergrenze noch einen Zeitrahmen beigesellt, innerhalb dessen die Verhandlungen abgeschlossen werden sollten, wird für die neue Initiative kein solcher Zeitrahmen ins Spiel gebracht. Washington gibt aber zu verstehen, dass nach Einführung der nun vorgeschlagenen 195.000 Mann Limits die USA darüber hinausgehende sowjetische Truppenreduzierungen nicht zu beantworten gedenkt. Schließlich sei auch die gegenwärtige Truppenpräsenz der Supermächte in Europa nicht symmetrisch begründet. Moskaus Armeen seien Besatzungsarmeen, Washingtons Truppen dagegen willkommene Gäste in einem freien Bündnis. Ein hochrangiger Bush-Berater erläuterte, auf absehbare Zeit sei Washington nicht bereit, seine in der Bundesrepublik unter die angestrebte künftige 195.000-Mann-Grenze zu reduzieren. Diese Zahl stelle das Minimum dar zur Wahrung amerikanischer Interessen sowie zur Wahrung der NATO-Strategie der Vorneverteidigung und der flexiblen Antwort. Insofern erwäge Washington auch keinerlei Überdenken seiner Haltung bei der gewünschten Modernisierung der in der Bundesrepublik stationierten Kurzstreckenraketen. Wie weit allerdings der Begriff absehbare Zeit in die Zukunft reiche, dies, so der Bush-Berater, sei angesichts des Tempos der gegenwärtigen Entwicklungen derzeit nicht absehbar. Der weitaus größte Teil der derzeit in Mitteleuropa stationierten US-Truppen liegt in der Bundesrepublik Deutschland. Rund 245.000 von insgesamt 305.000. In Bonn wird die Bush-Initiative nicht nur unter diesem Aspekt, sondern insbesondere auch im Lichte der Entwicklungen zwischen beiden deutschen Staaten betrachtet. In Ost-Berlin gibt es vermehrt Hinweise darauf, dass der Magistrat mit Oberbürgermeister Krack an der Spitze für die Fälschungen bei den DDR-Kommunalwahlen im Mai vergangenen Jahres verantwortlich ist. Der stellvertretende Leiter der Ost-Berliner Kriminalpolizei, Schlund, erklärte heute nach einer Meldung der Nachrichtenagentur ADN, die Ermittlungen deuteten darauf hin, dass es zentrale Eingriffe von Vertretern des Magistrats gegeben habe. Auszuschließen sei, dass die Initiative zur Wahlfälschung von den Stadtbezirken ausgegangen sei. Schlund fügte hinzu, er könne sich vorstellen, dass auch Oberbürgermeister Krack zur Verantwortung gezogen werden müsse. Zuvor hatte bereits der ehemalige Stadtbezirksbürgermeister von Berlin-Treptow, Polauke, gegenüber der Staatsanwaltschaft ausgesagt, ihm sei 14 Tage vor der DDR-Kommunalwahl im Büro von Krack das gewünschte Wahlergebnis in einer Vorlage übergeben worden. Gegen Polauke und zwei weitere Ostberliner Kommunalpolitiker läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Wahlmanipulation. Krack selbst wies die Vorwürfe in einem Zeitungsinterview zurück und verlangte eine wahrheitsgemäße Aufklärung des Sachverhalts. Zwei Tage nach seinen Gesprächen mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow in Moskau präsentierte Hans Modrow heute sein Konzept für den Weg zu einer deutschen Einheit. Damit ergriff er, der seit seinem Amtsantritt der Entwicklung in der DDR hinterherläuft, die Initiative und trägt den immer lauter, immer drängender werdenden Rufen seiner Bürger nach einer schnellen Vereinigung beider Staaten Rechnung. Live per Telefon aus Berlin, dazu mein Kollege Lutz Krieger. Als die Hauptideen von Hans Modrows Deutschlandplan auf dem in der Nähe tagenden FDGB-Kongress bekannt wurden, da brandete unter den Delegierten der Jubel auf und für viele war dies die Stunde, mit der auch die SED, die bald diesen Namen ablegt, wieder in das Rennen des Wahlkampfes zurückkehrt. Hans Modrow indes spricht für sich und wohl nur für einen Teil der SED. Er, der noch vor wenigen Tagen das Wort Wiedervereinigung abgelehnt hatte, verwandte nun in seiner Pressekonferenz die Formel Deutschland einig Vaterland gleich dreimal und griff damit auf das, was bei den großen Demonstrationen in den Städten der DDR immer mehr zum allerbindenden Slogan wurde, zurück. Modrow füllte den Begriff mit einem Vorschlag zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten. In dem heute der Presse vorgelegten Papier heißt es, ich zitiere, Bildung eines einheitlichen deutschen Staates in Form einer deutschen Föderation oder eines Bundes in beiden Teilen der deutschen Konföderation. Zusammentreten eines einheitlichen Parlamentes, das eine einheitliche Verfassung und einheitliche Regierung mit Sitz in Berlin beschließt. Allerdings schaltet Modrow in seinen Vorstellungen drei Schritte vor. Erstens soll ein Vertrag über die Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft als einer Vertragsgemeinschaft abgeschlossen werden. Diese Vertragsgemeinschaft soll bereits wesentlich konföderative Elemente enthalten, zu denen der Ministerpräsident eine Wirtschafts-, eine Währungs- und Verkehrsunion sowie Rechtsangleichung zählt. Zweitens soll eine Konföderation gebildet werden, und zwar mit gemeinsamen Organen und Institutionen, etwa parlamentarischen Ausschüssen, einer Länderkammer und gemeinsamen Exekutivorganen für bestimmte Bereiche. Und der dritte Schritt soll dann in der Übertragung von Souveränitätsrechten beider Staaten an Machtorgane der Konföderation bestehen. Modrow gab mehrfach zu verstehen, dass sein Konzept die Stabilität in Deutschland und auf dem Kontinent sichern und zur totalen Abrüstung beitragen solle. Er sprach auch das verständliche Drängen großer Teile der Bevölkerung nach deutscher Einheit an. Die Vorschläge des DDR-Ministerpräsidenten sind soweit von Helmut Kohls heute vorgelegten 10-Punkte-Programm nicht entfernt. Freilich, eine Einschränkung muss registriert werden. Modrow legte heute eine Forderung auf den Tisch, die mit Sicherheit, wie will auch das Grundkonzept seines Planes überhaupt, vom sowjetischen Parteichef Gorbatschow entwickelt wurde. Gemeint ist die militärische Neutralität sowohl der Bundesrepublik als auch der DDR schon auf dem Weg zur Föderation. Zu unterstreichen ist der Satzteil schon auf dem Weg. Zur Erläuterung...